Blauer öffentlicher Münzfernsprecher, Teleruf, telefonieren ab 5 Cent an Radio Apore. Derzeitiger Standort, Zentrum Kreuzberg, Adalbertstraße, Ecke U-Bahnhof, Cottbusser Tor. Zu meiner derzeitigen Ausrüstung gehören zwei kleine Punkmädchen, die sich hier gegenseitig in einem Einkaufswagen über den Bürgersteig fahren. Ansonsten außer einem Herrn, der mit einer fahrbaren Gehhilfe vor sich her wankt, keine besonderen Vorkommnisse. Ahoi.